Beim Schloss an der Tür müssen verschiedene Buchstaben eingestellt werden, damit es aufgeht. Weil ich meine Tagesmutter schon länger kenne, weiss ich schon 2-3 Passwörter von ihr. Ich habe die über das letzte Jahr immer mal wieder aufgeschnappt. Ich glaube, sie verwenden beim Erstellen der Passwörter immer das gleiche Muster. Von folgenden Gegenständen weiss ich bereits Passwörter.